Willkommen zum Hörspieltermin am Dienstagabend. Heute wiederholen wir ein Stück des jungen englischen Hörspielautors Anthony Neilson, der eine ganz und gar nicht romantische Liebesgeschichte erzählt. Die Farben der Rose des Königs. Ein Hörspiel von Anthony Neilson. Aus dem Englischen von Hubert von Bechtolsheim. Die Angst ist immer noch da. Die Angst, dass es wieder auflebt. In meinem Kopf wuchert sie wie ein Tumor. Manchmal komme ich mir wie ein Insekt vor, das in diesem Netz von Kommunikationen, das wir gesponnen haben, gefangen sitzt. Ich fürchte mich vor dem Klingeln des Telefons und dem, was es bringt. Ich fürchte mich vor dem unwirklichen Rauschen des Radios zwischen den Sendern. Ich fahre beim Klappern des Briefkastenschlitzes zusammen. Meine Furcht ist größer als je zuvor. Wenn ich durch die Straßen gehe, fühle ich mich plötzlich zwischen all den Telegrafenstangen verloren, wie in einem dunklen Märchenwald. Und wenn der Wind still ist, glaube ich, Millionen dünner Stimmen mit ihren Banalitäten und Gemeinheiten in den Drähten zwitschern zu hören. Aber wir befinden uns schließlich im 20. Jahrhundert. Und ich weiß, dass Stimmen nicht Jahre später noch nachklingen. Wie es sich ja auch herumgesprochen hat, dass Fotos einem nicht die Seele rauben. Oder dass die Welt rund und Gott tot ist. Und es keine Geister gibt. Aber dies ist eine Geistergeschichte. Und angefangen hat sie mit einem Telefonklingeln. Hallo, hier Betreuungsstelle Confidantes, die Vertraulichen. Hallo, wer spricht bitte? Hallo? Ich kann Sie nicht hören, etwas an der Leitung scheint nicht zu stimmen. Ich höre nicht. Hallo? Wenn Sie im Augenblick noch nicht sprechen wollen, drücken Sie einfach leicht auf die Gabel, ja? Damit ich weiß, dass jemand da ist, okay? Nur kurz auf die Gabel drücken, okay? Gut. Sie haben ja schon den entscheidenden Schritt unternommen, indem Sie uns angerufen haben. Wir wissen, dass das nicht so einfach ist. Im Augenblick weiß ich nur gar nicht, ob überhaupt jemand dran ist. Und ich möchte nicht von mir aus auflegen, denn wir wollen Sie ja nicht abweisen. Deshalb nochmal die Bitte, nur kurz auf die Gabel zu drücken, damit ich erkennen kann, ob es sich lohnt, dran zu bleiben. Oder irgendein Geräusch machen oder sowas, ja? Okay. Ich habe den Eindruck, dass Sie, sofern Sie überhaupt da sind, noch nicht bereit sind zu sprechen. Also schlage ich vor... Die Leitung ist unterbrochen. Die Leitung ist unterbrochen. Verdammt. Probleme? Andy, hast du mich erschreckt? Sehe ich so fürchterlich aus? Im Gegenteil. Eine Stimme mit deinem Körper dazu ist eine erfreuliche Abwechslung. Dann nehme ich das einfach mal als Kompliment. Aber es gibt Probleme. Oh, eigentlich nicht. Mich hat nur gerade jemand abgemeiert. Hat man nicht gern. Und wer war der Anrufer? Das ist es ja. Ich weiß es nicht. Er oder sie hat kein Wort gesagt. Ich war mir am Ende nicht mehr sicher, ob überhaupt jemand dran war. Ja, man entwickelt einen Instinkt. Es gibt die verschiedensten Arten von Schweigen. Man muss sich auf seine Intuition verlassen. Versuche ich ja. Aber was wenn... Nein. Lektion 1, was wenn, ist hier tabu. Leichter gesagt als getan. Richtig. Aber was hättest du machen können? Wir sind eine passive Organisation. Wir sind zum Zuhören da. Und zugehört hast du ja, oder? Ja, aber... Eben. Also erteile ich dir hier mit Kraft meiner Eigenschaft als Dienstälteste die Absolution. Okay? Ja, okay. Ich bin einfach ein bisschen nervös, nehme ich an. Ist dem mit einer Tasse Kaffee oder mit einem Glimmstängel abzuhelfen? Gibt's hier sowas? Das gefällt mir schon besser. Bin gleich wieder da. Da saß ich also, wartete auf Andys Rückkehr und starrte in die Leuchtröhren an der Decke. in deren Gehäuse ein Falter gefangen herumirrte. Ich ging den Anruf noch einmal durch. Es gibt verschiedene Arten von Schweigen, ja. Aber das hier hatte mich ziemlich verstört. Was ungewöhnlich war, denn in den 3 Monaten, in denen ich nun als Mitglied der Vertraulichen gearbeitet hatte, war ein Anruf dieser Art natürlich nicht zum ersten Mal vorgekommen. Jedenfalls, während ich noch grübelte, passierte wieder etwas Seltsames. Ein Traum, in dem ich wusste, dass ich nicht eingeschlafen war. Ich entschwebte in das Licht über mir, bis es nur noch das Licht gab. Als es verblasste, war ich zu einem Wilden geworden, der sich in eine aus Drähten bestehende Stadt verirrt hatte. Ich war bemalt und Federn steckten in meinem Kopf. In der Ferne zischten Autoreifen. Schmutziger Regen brannte mir auf die Haut. Ich streckte mich langsam auf dem Pflaster aus. Die Federn in meinem Haar streiften die Pfützen und ließen das Neonlicht, das sich darin spiegelte, erzittern. Ich legte das Ohr an den Betonboden und horchte durch meinen Herzschlag, durch das Zischen der Autoreifen hindurch. Und hörte es kommen, wie einen Zug von weit her. Hier die Vertraulichen? Hallo, wer ist da? Tod. Wie bitte? Die Leitung ist sehr schlecht. Könnten Sie... Jetzt ist es etwas besser. Haben Sie etwas von Ihrem Baby gesagt? Nicht tot. Das Baby ist... Ist Ihrem Baby etwas passiert? Tot. Baby tot. Wann ist das passiert? Jetzt gerade? Schon vor längerem. Wann? Baby. Vor langem gestorben. Wollen Sie darüber sprechen? Was ist dem Baby geschehen? Chris, unser Baby. Die Leitung ist unterbrochen. Ich habe mir eingeredet, dass es nur das Rauschen der Leitung war, dass ich mich verhört hatte. Ein Irrtum. Aber wie meistens war die Wahrheit durchaus greifbar. Sie hatte meinen Namen gesagt. Nicht nur das, sie hatte gesagt, Chris, unser Baby ist tot. Tot. Hat ein bisschen gedauert. Da wollte noch jemand Kaffee. Was? Mach doch nichts. Danke. Du siehst mir ziemlich blass aus. Fehlt dir was? Nein, nichts. Ich bin völlig okay. Meine mysteriöse Anruferin hat sich nochmal gemeldet. Glaube ich jedenfalls. Eine Sie also? Ja. Nicht, dass viel dabei herausgekommen wäre. Vielleicht meldet sie sich nochmal. Brauchst du Hilfe? Nein, ich komm schon zurecht. Weißt du, wer morgen nach Dienst hat? Ja, ich. Schon wieder? Dienstplan total durcheinander. Sowas bleibt an Dummköpfen wie mir hängen. Naja, der Lohn erwartet uns ja im Himmel. Was, Chris? Die Nacht verlor sich, wie Nächte es so tun. Ich erinnere mich nicht, was für Anrufe noch kamen. Ich habe sie bestimmt in gewohnter Weise beantwortet. Aber am Ende meiner Schicht, um 6 Uhr früh, hatte sich das Mädchen jedenfalls nicht mehr gemeldet. Ich ging nach Hause, schlief rasch ein und hatte einen Traum. Ich träumte von elektrischen Leitungen und Versorgungsnetzen, von Kabeln, Umspannwerken und Verkehrsadern. Und die ganze Zeit flüsterte eine Stimme, die Leitungen sind verklebt. Sind. Immer noch an zahlreichen Stellen außer Funktion, aber die Telekom, so ein Sprecher, sei rund um die Uhr bemüht, den normalen Service. Offizier zu stellen. Harte Nacht? Ihr Wort. Der mutmaßliche Benzindieb, der gestern von einem Polizisten angeschossen worden war, ist dann sein Vor, als hätte ich kaum geschlafen. Die Stadt? Ich habe einen irren Traum gehabt. Das ist doch okay, Mann. Mach dir lieber erst Sorgen, wenn du normales Zeug träumst. Also, dass du mir keinen Anfall kriegst, aber ich mache jetzt die Vorhänge auf, okay? Wenn du dich lieber einsagst, dann zisch ab, okay? Muss das sein? Naja, ein bisschen Licht ist doch geil. Geh in dein Schlafzimmer, wenn du unbedingt schlafen willst. Ist ein Vorschlag. Okay. Ich hab's nicht mehr ins Bett geschafft. Ich bin hier einfach weggesackt. Ist mein Scheck vom Arbeitsamt gekommen? Nichts gesehen. Hey Mann, was anderes. Fast vergessen. Ein behämmertes Frauenzimmer hat nach dir verlangt. Um Mitternacht. Nach mir? Ja. Hat sich total beknackt angehört. Die. Hat sie ihren Namen gesagt? Was hinterlassen? Nein. Aber die hat echt verrücktes Zeug von sich gegeben. Was? Weiß nicht. Also was? Über ein Baby oder... Also ich weiß es echt nicht. Ein Baby, ja. Sagt ihr was? Hab die Stimme noch nie gehört, aber die hatte was geladen, Mann. So viel steht fest. Die war ganz schön high. Da war's wieder. Wie eine kalte Dusche. Das Baby. Unser Baby. Das musste Zufall sein. Oder die falsche Nummer. Beziehungsweise der falsche Chris. Jede andere Möglichkeit, außer der, die mir durch den Kopf ging. Die schiere Unmöglichkeit war, ganz einfach eine Unmöglichkeit. Nachmittags ging ich wieder zu den Vertraulichen. Gut, wenn du unbedingt willst, mach nochmal Nachtdienst. Aber leg dich vorher aufs Ohr, hm? Kann lang dauern, bis die wieder anruft. Falls überhaupt. Ich weiß. Mach ich. Dann bis heute Abend. Wenn ich da noch am Leben bin. Bye. Oh, Chris. Hä? Das da hat jemand unter der Tür durchgeschoben. Keine Marke drauf. Wahrscheinlich von hier. Gut, danke. Bis später. Ich öffnete das Kuvert, während ich die Treppe hinunterging. Es enthielt ein Blatt Papier, auf dem 4 Zeilen gekritzelt waren. The way you wear your hat. The way you zip your tea. The memory of all that. They can't take that away from me. Ich musste mich am Geländer festhalten. Die Knie schlotterten mir und mein Magen zog sich zusammen. The way you were. Das erste Mal habe ich sie im alten Nirvana erlebt. Es war vor 4 Jahren. Nicht unbedingt ein Club erster Güte, aber was ihnen an Klasse fehlte, machten sie mit einer Art witziger Lockerheit wett. Und die Musik, nicht gerade berühmt, war zumindest anhörbar. Der Schuppen brannte vor über einem Jahr total aus, als ein Gasherd in der Küche explodierte. 6 Personen kamen ums Leben. Aber echt schaurig wäre es erst geworden, haben sie damals geschrieben, wenn die Band wirklich was getaugt hätte. Die war damals das Marty Owens Trio. Die luden immer für eine halbe Stunde Besucher ein, ihre Lieblings-Jazz-Songs zum Besten zu geben. Und unter all dem Blablas gab es immer wieder einen elektrisierenden Moment. An dem speziellen Abend hatte sich ein junges Mädchen von 20 Jahren oder so auf das Podium geschwungen mit einem Cole Porter Song. Und obwohl ihre Stimme technisch gar nichts Besonderes war, kam es zu einem von diesen Momenten. Sie sah umwerfend aus. Augen, Wangen, Haut, Lippen. Über die rechte Gesichtshälfte zog sich von der Wange abwärts über den Hals bis zur Schulter ein dunkelviolettes Gebilde. Ein Geburtsmal oder auch die Folge eines Unfalls. Das Verblüffende daran war, dass es die Schönheit ihrer Gesichtszüge noch betonte und bereicherte. Ich bin normalerweise eher schüchtern in so einem Fall, aber diesmal gab es kein Halten. Hi. Entschuldige, aber... Also, ich wollte nur sagen, das war klasse da gerade. Danke. Du hast eine tolle Stimme. Ja? Freut mich. Echt? Naja, dann... Dann wirst du jetzt wieder zu deinen Leuten gehen wollen oder mit wem du... Ich bin allein hier. Tatsächlich? Nicht so ungewöhnlich, oder? Nein. Ich hab nur gedacht, wie wär's denn mit einem Drink? Du wirst einen brauchen. Warum? Das war nicht so gemeint. Sagen wir, Lust drauf haben. Okay. Danke. Genau genommen brauche ich tatsächlich einen. Und was? Ein Wodka. Aber ohne Cola. Ohne Cola? Mhm. Okay. Einen Wodka ohne Cola und einen Tequila, bitte. Und was bringt einen ganz allein ins Nirvana? Ich habe Lust gehabt zu singen. Und die hat man, wenn man glücklich ist oder unglücklich? Geht mich ja eigentlich nichts an. Entschuldigung. Willst du nie mal allein sein? Wie bitte? Ja, alle denken immer, wenn man allein ist, ist man deprimiert oder sowas. Vor allem bei Mädchen. Entweder du suchst dir einen Kerl oder du musst total kaputt sein. Ist doch dumm, oder? Vermutlich, ja. Allein sein heißt ja nicht, dass man nicht hunderte von Menschen kennt. Es geht um die Einstellung, glaube ich. Ja, stimmt schon. Hat dir der Song echt gefallen? Mehr als das. Freut mich. Ja. Hör mal, ob wir noch woanders eintrinken? Woanders? Ja, müssen nicht. Ich meine, wenn du noch was vorhast. Nein, nichts. Ist mir recht. Ja? Es macht mir Spaß, mit jemandem zusammen zu sein, den ich nicht kenne. Aber nicht unbedingt in diesem Schuppen hier. Nichts für ungut. Gehen wir dann? Ich heiße Sally. Ich bin Chris. Chris? Ja. Chris? Ich kann gar nicht mehr genau sagen, wie es weiterging. Nur, dass wir nicht in einer anderen Bar gelandet sind, sondern in mehreren. Ohne, dass ich jemals in einer davon mein Glas ganz ausgetrunken hätte. Ein bisschen betrunken war ich am Ende trotzdem. Was ich zur Hälfte einfach ihrer Gesellschaft zuschrieb. Nette Bude. Ist okay soweit. Wo wohnst du? Mitten in der Stadt. Hast du Kaffee da? Ja. Willst du einen? Nein. Oh Gott. Mich hat's erwischt. Ich sollte nicht so viel trinken. Vollmond heute, oder? Ich weiß nicht. Ich schon. Es ist anders bei Vollmond. Hat mit der Schwerkraft zu tun oder sowas. Es hebt einen hoch. Man hat Power. Alles ist möglich. Die Welt retten zum Beispiel. Kennst du das Gefühl? Nur wenn ich ganz am Boden bin. Nein? Mm-mm. Die Welt retten. Vor uns. Was hast du für Pläne? Wie? Na, für dein Leben. Was machst du? Ich bin arbeitslos. Ich schreibe ein bisschen. Echt? Oh, das möchte ich auch. Du musst dir wie Gott vorkommen. Naja, nicht ganz. Und du? Ich habe auch keine Arbeit. Aber wenn? Was möchtest du tun? Ich möchte auf einer Insel leben, wo es viele Tiere gibt und keine... Scheiße. Ja, alles Natur. Lauter natürliche Regeln. Hä? Für sowas braucht man Geld. Ja klar. Das ist ja ein Traum, oder? Und der kostet nichts. Wahrscheinlich ende ich als Verkäuferin in einem Schuhgeschäft. Es muss ja nicht ein Traum bleiben, oder? Doch, doch. Hör mal. Ich habe nichts für Spiele übrig. Spiele? Du weißt schon, was ich meine. Warum gehen wir nicht ins Bett? Du bist... Also wirklich, du bist ein ungewöhnliches Mädchen, Sally. Entschuldige. Nein, im Gegenteil. Na dann los. Komm. Wir zogen uns aus, als hätten unsere Kleider in Flammen gestanden. Auf dem Höhepunkt verschmolzen wir zu einem neuen Wesen, einer zweiköpfigen, bebenden Spinne. Danach, in ihren Armen, sah ich wohl zum ersten Mal mein Leben als etwas Ganzes. Mit einem Anfang und einem Ende. Mir egal, wie sich das anhört. Es ist die Wahrheit. Weinst du? Ich bin glücklich. Wirklich? Und traurig. Ich möchte den Mond anheulen. Du bist schön, Sally. Ich bin entstellt. Nein. Du siehst es nur nicht. Ist es ein Muttermal oder? Ja. Chris? Hm? Erzähl mir eine Geschichte. Was für eine? Irgendeine. Die sind am schwierigsten. Also gut. Dann sagen wir ein Märchen. Ein Märchen? Okay. Weißt du denn eins? Klar. Liegst du bequem? Es war einmal ein junger Mann, der in den Bergen oberhalb einer großen goldenen Stadt lebte. Alles, was er besaß, war eine wunderschöne rote Rose. So weit, so gut. Nur, dass es Winter war und dass seine Rose die einzige auf der ganzen Welt war. Darauf war er natürlich sehr stolz. Und da er keine Freunde hatte, die ihn besuchen kamen, konnte er seine ganze Zeit der Rose widmen. Er düngte und goss sie. Er sprach mit ihr und beseitigte den Schnee um sie herum. Ob man es nun Liebe nennen will oder sonst was, das hatte die Rose während der bitteren Kälte am Leben erhalten. Eines Tages zog eine große Kutsche durch die Berge. In ihr saß die Prinzessin der goldenen Stadt höchst selbst. Die Prinzessin war sehr schön und sehr reich, und es fehlte ihr nicht an Verehrern, die sie freilich alle nicht interessierten. Es war bekannt, dass sie eine Leidenschaft für Blumen hatte, und als ihr Auge auf das leuchtende Rot der Rose inmitten all des Weiß fiel, befahl sie anzuhalten, stieg aus und ging zu dem jungen Mann hin, um ihn zu fragen, ob er ihr die Rose verkaufen würde. Dazu war der natürlich nicht bereit, obwohl er das Geld dringend nötig gehabt hätte. Als er sah, wie enttäuscht sie war, lud er sie ein, ihn wann immer sie wolle zu besuchen und die Rose zu hüten und zu pflegen. Und das hat die Prinzessin von da an auch gemacht. Nachmittag für Nachmittag. Bald verbrachte der junge Mann, der in seinem Leben bis dahin kaum je mit einem Mädchen gesprochen hatte, so viel Zeit damit, an sie zu denken, dass ihm immer weniger Zeit blieb, sich um seine Blume zu kümmern. Nicht, dass er das absichtlich getan hätte, aber die Schönheit der Prinzessin hatte ihn ganz verzückt. Und zum ersten Mal sehnte er sich auch danach, zu wissen, wie das Leben in der Stadt wohl sei. Der Winter hielt an und immer noch kam die Prinzessin ihn besuchen. Dann geschah etwas Schreckliches. Die Rose starb. Um die gewohnte Zuneigung gebracht, waren ihre Blätter abgefallen und die Blütenblätter hatten sich eingerollt und waren schwarz geworden. Wie er so über ihr stand, ließ er seinen Tränen freien Lauf, in der vergeblichen Hoffnung, dass die Blume unter der warmen Benetzung ins Leben zurückkehren würde. Aber er vergoss die Tränen gar nicht um seine Rose willen, sondern aus Angst, seine Prinzessin, wenn sie erst von deren Tod erfuhr, würde womöglich nicht mehr kommen und er würde nie mehr ihr Gesicht sehen, ihr Lachen hören dürfen. Da hatte er eine Idee. Nach einem ganzen Vormittag Arbeit hatte er eine perfekte Nachbildung aus Eis hergestellt und brauchte sich nur noch in den Finger zu schneiden, um sie mit seinem Blut rot zu färben. Als er mit allem fertig war, versteckte er die echte Rose und wartete auf die Ankunft seiner Prinzessin. Sie kam auch, wie gewohnt, und eine Weile saßen sie da und sprachen miteinander, ohne dass die Prinzessin etwas gemerkt hätte. Unglückseligerweise änderte sich das Wetter an diesem traurigen Tag und es wurde wärmer. Unter den Sonnenstrahlen schmolz die Eisrose dahin und hinterließ nur einen blutroten Fleck im Schnee. Da brach die Welt des jungen Mannes zusammen und er erzählte ihr die Geschichte mit der nachgemachten Rose. Als er fertig war, schlang sie ihre Arme um ihn und zog ihn an sich, denn was der junge Mann nie gedacht hätte, auch sie hatte sich in ihn verliebt. Sie liebte ihn, weil er nicht die Prinzessin in ihr sah und weil er freundlich und gut und kein Laffe war. Schließlich heirateten sie und wurden Prinz und Prinzessin. Und nach 20 Jahren gemeinsamen Lebens war aus dem armen und einfachen jungen Mann ein reicher und weiser König geworden und aus der einsamen Prinzessin eine geliebte und liebende Königin. Jedoch, wie die Jahre so vergingen, stiegen die Farben der Rose des Königs immer deutlicher vor seinen Augen auf. Und er musste immer öfter an seine Zeit in den Bergen oben zurückdenken. Und so, als er bereits ein alter Mann geworden war und weil er nicht anders konnte, verließ er eines Tages seine geliebte Königin und sein Königreich mitten in der Nacht. Sie fand ihn, wie nicht anders erwartet, tot und unbekleidet dort, wo seine Rose einst gestanden hatte. Und obwohl ihr die Tränen über die Wangen liefen, musste sie auch ein wenig lächeln, denn gerade hatten sich unten die ersten Rosen dieses Sommers geöffnet. Und das ist die Geschichte von dem König, der starb, und der Königin, die lebte. Alles aus Liebe zu einer Rose. Ende. Wie gefällt sie dir? Sally. Aber sie schien zu schlafen. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, war sie weg. Zurückgelassen hatte sie nichts außer einer sanften Kuhle im Bett und einem Zettel unter meinem Wecker. Darauf stand: Die Geschichte hat mir sehr gefallen. Ruf mich an. Sally. Darunter ihre Telefonnummer. Hey, aufwachen! Hey! Oh nein, großer Gott, Sean. Naja, wolltest du doch. Du hast gesagt, ich soll dich um 9 abends wecken, weil du Dienst hast. Erinnerst du dich? Oh ja, danke. Also, und was jetzt zuerst? Die gute oder die schlechte Nachricht? Was? Naja, die schlechte. Okay, es ist schon 9:30. Verdammt nochmal, Sean, ich hab gesagt um 9. Entschuldige, Mann, ich bin nur gerade selbst erst zurückgekommen, ja? Andere leben nämlich bei Tag, Nosferatu. Hab ich auch was von einer guten Nachricht gehört? Ja, du musst nicht ausgehen. Ich hab dir eine Jungfrau mitgebracht. Also, Sean, als Komiker bist du wirklich klasse. Okay, verstanden, lassen wir's. Die echt gute Nachricht ist, dass ich was habe, um dich hochzutrippen. 0,5 Gramm Klasse A-Amphetamin. Obwohl, wenn man geträumt hat wie du, braucht man es vielleicht gar nicht. Geträumt? Wieso? Hab ich... Ganz schön herumgetobt, ja. Warum, wirst du schon selbst wissen. Speed gehörte einfach dazu bei uns. Ein Ritus. Und wahrscheinlich der einzige Bezugspunkt, den ich mit Sean bzw. mit jedem meiner Freunde hatte. Wie wenn man einer illegalen Vereinigung angehört, den Freimaurern oder so. Wir hatten unsere eigenen Witze und Sprüche. Mich verteidigen ist eine völlig automatische Reaktion bei mir, deshalb erwähne ich es. Speed war nützlich, weil es mich die Nacht über bei den Vertraulichen wach hielt. Während ich mich auf den Weg machte, kam ich mir vor wie der beim Diebstahl erwischte Schreiner aus einer Geschichte, den sie zu einem von ihm selbst gezimmerten Galgen führen. Hallo Andy. Ah, Da bist du ja. Bisher kein Anruf für dich. Gut, danke. Wie geht's? Naja, ich hätte nichts dagegen, wenn mich jemand sponsern würde, um es mal so zu sagen. Und du? Hast du geschlafen? Bisschen. Ich bin okay. Na gut. Ich habe den anderen Bescheid gesagt, dass sie es dir sagen, wenn ein Anruf für dich kommt. Dann lass dich jetzt mal nieder. Danke für alles, Andy. Ich wünsche dir, dass es nicht umsonst war. Ich wollte mich setzen, aber der Speed von Sean hatte mich zu kribbelig gemacht. Wahrscheinlich war es nicht nur das. Die ganze Situation war absurd. Und den Luxus, mich für verrückt zu halten, konnte ich mir nicht leisten. Vielleicht war es alles ein riesiger Irrtum. Aber weit weg hörte ich das Telefon. Die Leitungen waren verklebt. Hallo? Hi, Sally? Ja? Hier ist Chris. Ich sollte dich doch anrufen. Oh, Chris. Hi. Hi. Wie geht's dir? Okay, soweit. Gut. Hör mal, hast du was vor heute Abend? Wieso? Ich hab gedacht, wir könnten vielleicht zusammen ausgehen oder so. Wenn du Lust hast. Ja. Muss nicht sein. Also, ich weiß nicht, Chris. Was? Ob das eine besonders gute Idee ist. Und warum? Ich bin nicht dafür geeignet, dass man was mit mir hat. Wieso? Bist du schon? Nein. Damit hat es nichts zu tun. Also, es tut mir leid. Ich wollte nur... Es war schön mit dir gestern und ich möchte dich wiedersehen. Kein Grund, dass es bei der einen Nacht bleibt. Du verstehst nicht. Das kann schon sein. Ich möchte aber gern. Ich will dir nicht wehtun, Sally. Nein. Ich weiß. Also dann? Bitte. Bitte mich nicht. Okay. Ohne Bitte. Gut. Wo? Egal. Dann komm her. Kai 30, Haus 13. Gegen 8. Kai 30, Haus 13. Gegen 8. Ja. Okay. Und dass du dann auch da bist. Ich werde mich bemühen. Ihre Behausung war spartanisch. Kaum Bilder, kaum Möbel, aber okay. Wir aßen was, tranken was, unterhielten uns, liebten uns. Das ging monatelang so weiter. Abend für Abend, Nacht für Nacht. Und bald waren wir kaum noch nicht zusammen. Das war eine gute Zeit. Die beste, die ich je hatte. Und doch stimmte etwas nicht ganz. Nicht, dass uns irgendwann der Gesprächsstoff ausgegangen wäre, aber sie machte um alles einen Bogen, was mit ihrer Vergangenheit zu tun hatte. Und wie sie an einem dünnen Faden von der Welt herunterzuhängen schien und von einem Extrem zum anderen pendelte, das machte mir Angst. Du riechst wie ein alter Kater. Na danke. Denk dir nichts. Katzen sind was sehr Sauberes. Ich bin mit Katzen aufgewachsen. Mangels Brüdern oder Schwestern, verstehst du? Also. Also? Eine, die ich hatte, hieß Fleck. Ein Kater. Er hieß so, weil er ganz schwarz war und nur weiße Pfoten hatte. Also Fleck wurde eines Tages von einem Wagen überfahren. Ich war damals 6 Jahre alt oder so. Mein Vater brachte ihn zum Tierarzt, aber es war nichts mehr zu machen. Mein Gott, ich habe geschrien, bis ich heiser war, als ich merkte, dass er tot war. Ich konnte es nicht fassen, dass es ihn noch gab, seinen Körper. Aber dass er da nicht mehr drin sein sollte, verstehst du? Nachdem ich mich wieder ein bisschen beruhigt hatte, fragte ich meinen Vater, was sie mit ihm gemacht hätten. Und mein Vater sagte, der Tierarzt hätte ihn verbrannt. Und seine Asche hätten sie in dem Park weiter oben von uns in den Wind gestreut. Und in ein paar Jahren würde an der Stelle ein großer Baum wachsen. Und das wäre Fleck. Nur, dass diesmal die Vögel in den Zweigen nichts von ihm zu fürchten hätten. Und dass Menschen in seinem Schatten Schutz vor der Sonne finden würden. Netter Mann, dein Vater, wenn man das so hört. Nett? Nee. Väterlich. Es war gut gemeint. Nur leider eine Lüge. Bist du glücklich, Sally? Glücklich, traurig, alles nur Wörter. Irgendwie zu groß. Man vergisst, was sie bedeuten. Versuch trotzdem zu antworten, Sally. Bitte. Bist du glücklich? Im Augenblick ja. Und die übrige Zeit? Psst. Schlafen wir. Es ist schön, mit dir zusammen zu schlafen. Aber... Psst. Wir lagen in der Dunkelheit wie zwei Tiere. Mein Arm unter ihrem Kopf fing an einzuschlafen. Mit einem Mal spürte ich etwas Fremdes unter dem Laken. Ich tastete danach. Da war noch ein Tuch. Aber nicht aus Baumwolle, sondern aus Plastik. Sally. Chris? Ja? Ich glaube, da ist dein Anruf. Apparat 2. Die Leitung war bis zum Bersten mit Stimmen gefüllt, wie ein blockierter Schlauch. Mein Herz dröhnte wie ein Dampfhammer in meiner Brust. Zugleich war die Welt kristallklar. Hallo? Bist du? Nein. Du bist nicht. Du. Die Leitung ist unterbrochen. Die Leitung ist unterbrochen. Der Hörer fiel mir aus der Hand und hüpfte an der Strippe wie ein Jojo. Sie haben mir erzählt, dass ich etwas Wirres von mir gab und wegsagte. Das glaube ich Ihnen schon. Aber meine Erinnerung war eine andere. Da, da, da, da! Champagner? Kannst du dir doch gar nicht leisten. Nein, aber ich habe heute meinen Scheck gekriegt. Außerdem ist es auch nicht gerade französischer. Ja, und warum überhaupt? Ist der Groschen noch nicht gefallen? Vor einem Jahr. Was war da? Oh, nein! Das kann doch nicht... Ist es aber. Und ich habe auch was für dich. Oh Gott, jetzt fühle ich mich gemein. Nichts da, du sollst nur die Augen zumachen. Aber wehe, wenn es was Teures ist. Augen zu, los. Okay. Ist es was Schönes? Klar, ist es was Schönes. Und nicht geguckt. Darf ich sie aufmachen? Noch nicht. Augenblick. Jetzt. Nein! Christo! Ein Kätzchen! Noch nicht stubenrein. Gefällt sie dir? Oh, er ist wunderbar. Woher willst du denn wissen, dass es ein Ehe ist? Das weiß man. Oh, ist der süß. Oh, süß bist du, hörst du? Wie wollen wir ihn nennen? Ich weiß nicht, sag du. Ich glaube ja, er hat Künstlerblut. Wie wär's mit Gershwin, ja? Oder? Nach George oder Ira? Nach George. Siehst du es ihm denn nicht an? Er ist doch ein Komponist. Okay, also Gershwin. Oh, Chris, ich liebe ihn schon jetzt. Hörst du Gershwin? Ich liebe dich. Und was ist mit mir? Du machst mich sehr glücklich. Glücklich? Ist das alles? Das sind doch alles nur Wörter. Dann kannst du sie auch sagen. Chris, bitte, nicht streiten. Ich brauche Zeit. Zeit? Ein Jahr lang habe ich alles mit dir geteilt, Sally. Essen, Atem, Schlaf. Ich möchte schon gern wissen, ob das irgendwo hinführt. Ich meine, was ist los mit dir? Ich liebe dich, Sally, ja. Hör mal, halt den Mund, ja? Du hast keine Ahnung, wovon du sprichst. Du weißt ja nicht mal, was das ist. Ich will nicht ersticken, klar? Empfindest du das bei mir, dass du erstickst? Nein, das bist nicht du, das ist es. Ach, du weißt nichts von mir. Okay? Lass mich einfach... Halb so wild, Sally. Beruhige dich. Gershwin kriegt's ja mit der Angst. Behandle mich nicht wie ein Baby, verdammt okay, nochmal. Okay, okay. Tut mir leid. Ich wollte nicht streiten. Wirklich. Beruhige dich. Schon gut, nicht deine Schuld. Okay. Du bist mir wichtig, das weißt du doch, oder? Ja. Wo hast du ihn denn her? Gershwin? Aus einem Tierheim. Oh Gott. Es war fürchterlich da. Ich meine, dass jemand es fertig bringt, eine kleine Katze auszusetzen. Ich war so schnell wieder draußen, wie ich drinnen war. Aber er sieht zufrieden aus, was? Einen kleinen Garten sollte man haben für ihn, oder? So häuslich auf einmal? Ja, wäre doch nicht schlecht. Naja, solange wir nicht von Kindern reden. Die brauchen wir nicht. Wir haben ja Gershwin. Er ist unser kleines Baby. Bist du doch, ja? Du bist unser kleines Baby. In der Dunkelheit war ich ein Prinz, der sich mit einem Schwert aus reinem Stahl und der Schärfe einer Rasierklinge in einem dichten Wald von dornigen Drähten den Weg bahnte. Denn in den Tiefen dieser unnatürlichen Bewaldung schlief meine Prinzessin in traumloser Dunkelheit. Und ich zog aus, auch wenn mir das Fleisch am Ende in Fetzen von den Knochen hängen sollte, ihre leblosen Lippen zu küssen und sie ein zweites Mal zu erwecken. Als ich das letzte Kabel durchtrennt hatte, lag sie da auch. Aber ihre Haut war nicht perlweiß, sondern verkohlt, mit Blasen überall. Die Augen waren starr, der Mund verzerrt. Statt der Hände hatte sie Klauen mit gelben, verrotteten Nägeln. Und ihre Handgelenke waren... geöffnet. Er hat die Augen geöffnet. Chris? Was ist los? Schon wieder okay. Du warst einen Augenblick weg. Gleiche Zeit, gleicher Ort. Fühlst du dich besser? Sie hat gewartet. Hast du dich in letzter Zeit unwohl gefühlt? Schwindlig? Was? Nein. Meine Schuld. Ich hätte dir nicht erlauben dürfen, heute Abend schon wieder Dienst zu machen. Wie sieht dein Plan diese Woche aus? Ich muss morgen wieder hier sein. Sie wird... Kommt überhaupt nicht in Frage. Oh nein, Andy, bitte. Ich muss... Sie hat gesagt, morgen gleiche Zeit, gleicher Ort. Keine weitere Diskussion. Bedauere. Oh, du verstehst nicht, Andy. Das würde mich umbringen. Also bitte... Schluss jetzt, Chris. Herrgott, noch mal, begreif doch endlich, du dämliche Kuh. Schluss, hab ich gesagt. Ich rufe jetzt ein Taxi und lass dich nach Hause bringen. Du bist vom Dienst suspendiert, bis sie dich gründlich medizinisch untersucht haben, verstanden? Es reicht nämlich, wie du dich hier aufführst. Kommt schon mal leichenblass an, wird ohnmächtig, hält ein Messer in der Hand. Das ist nicht mehr normal, Chris. Du musst zu einem Arzt. Was hast du gesagt? Wieso? Dass ich ein Messer in der Hand gehalten habe, hast du doch gesagt. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ich hab's doch gehört. Du hast es gesagt. Ich hab's genau gehört. Wohin willst du denn, Chris? Ich torkelte ins Freie. Sie würde alles probieren, mich zu erreichen. Das Telefon. Andere Menschen. Sie würde die Elemente benutzen, wenn sie musste. Die blinden Fenster des ausgebrannten Jazzclubs Nirvana schimmerten lila wie Flaschenglas, das lange im Meerwasser gelegen hat. Und die hölzernen, mit Vorhängeschlössern versperrten und mit Fetzen von Posters bedeckten Türen waren aufgequollen. Es war so dunkel drin, dass man nichts sehen konnte, aber dann fiel mir ein, dass es einen Nebeneingang gab. Und verschlossene Türen würden nicht mehr verschlossen sein. Und das Nirvana würde wieder klingen und swingen zur Musik des Marty Owens Trios. Und die ganze Crew würde wieder da sein. Alle würden ihre Gläser erheben auf die alten Zeiten. Marty würde in eigener Person wieder die Elfenbeintasten streicheln. Aber die wären von schwarzem Ruß überzogen und seine Fingerabdrücke der einzige Beweis, dass sie einmal weiß gewesen waren. Und die alte Crew wären groteske, verkohlte Gerippe. Nur Sally würde schön sein wie eh und je. Würde die Band führen. Mikro in der Hand. Die Knöchel weiß vor Anspannung. Before I begin, because I've got you under my skin. Bravo. Sally. Chris, was machst du denn hier? Du bist gut. Du rufst einen Monat lang nicht an, lässt dich nicht mehr bei mir blicken und wenn ich nach dir schaue, bist du nicht... Du verschwindest mir nichts, dir nichts aus meinem Leben. Also sag mir lieber, was du hier machst. Nicht so laut. Ach, ist mir doch scheißegal, wer mich hört. Du hast... Also setzen wir uns. Herrgott, Sally, warum bist du so? Wie? So kalt. Du behandelst mich wie den letzten Dreck. Wo warst du? Was ist los mit dir? Chris, wir müssen Schluss machen. Findest du nicht, dass du es mir schuldig bist, einen Grund zu nennen? Gibt's einen anderen? Nein. Warum muss es immer einen anderen geben? Und ich bin dir ganz egal. Nein. Im Gegenteil. Und das soll heißen? Dass ich damit nicht fertig werde. Ich habe gedacht, ich schaffe es, aber... Ja, also irgendetwas stimmt nicht. So viel ist sicher. Aber können wir nicht versuchen, damit zusammen fertig zu werden? Ich liebe dich. Nein. Doch, doch und nochmal doch. Und ich will nicht ohne dich sein. Wir können heiraten, wenn du willst. Benimm dich nicht wie ein Idiot. Ich mache alles. Ich liebe dich. Ich halte es nicht mehr aus. Es ist Schluss, begreif's endlich. Okay? Sally, bleib. Sally! Was willst du von mir? Nichts. Dich. Ich kann dir nicht geben, was ich nicht habe. Lass mich in Ruhe. Und genau das kann ich nicht. Ja, was willst du hören, dass es mir leid tut? Es tut mir leid. Ich will keine Entschuldigungen. Es sind ja wieder nur Wörter. Ich will wissen... Was? Dass ich rumgevögelt hab? Okay, hab ich. Mit jedem, der mir über den Weg gelaufen ist. Und mehr brauche ich nicht und mehr will ich nicht. So, reicht dir das oder willst du noch mehr? Ach, du Nutte, du... Ja, komm, komm, schlag Flieche, nur, schlag mich, komm, Nutte. Schlag zu! Ach, komm, hör auf mit dem Gewinsel, ja, hör bloß mich, auf! Schlag mich, ja, komm. Wie viel willst du? Es ändert überhaupt nichts. Aber du willst es ja unbedingt wissen. Sollst du. Wie viel denn am liebsten, ne? Von meinem Vater, dem netten Mann? Was los war, wenn er nachts in mein Zimmer geschlichen kam und zu mir ins Bett gekrochen ist und mich angefasst und geküsst hat und was er mich gezwungen hat zu machen? Wie viel willst du hören, ha? Oder wie er mir das Gesicht über kochendes Wasser gehalten hat, als ich es sagen wollte? Oder über die Jahre danach, die ich in einer Klapsmühle verbracht habe? Willst du noch mehr davon hören? Oder reicht's dir? Sally. Oh Gott. Halt mich fest. Halt mich. Verzeih, ich wollte dich nicht schlagen. Verzeih mir. Ich hab Angst, Chris. Angst, dass es wieder passiert. Da drin in mir haust ein Ungeheuer. Es ist gut jetzt. Ich bin da. Ich bin bei dir. Es wird alles wieder gut werden. Aber im Inneren des geschwärzten Nirvana-Gehäuses war nichts, außer verkohltem Holz und ein paar leeren Bierflaschen. In den Ecken schimmerten Spinnweben mit toten Insekten. Ich musste an die Geschichten denken, die ich als Kind gelernt hatte, dass die gefangenen Tiere, ohne es zu wissen, mit ihrem Gezappel die Fäden zum Schwingen bringen, die ihrerseits eine Art Glocke in Gang setzen, welche die Spinne ruft, die so ihre Opfer verspeisen kann, solange sie noch leben. Warum hast du nie ein Wort gesagt, Sally? Das hätte alles viel einfacher gemacht. Einfacher für wen? Lebt dein Vater noch? Ich glaube, irgendwo. Aber du weißt jetzt alles, mir ist nichts zu sagen. Willst du immer noch Schluss machen? Oh, Chris. Ich weiß nicht. Es liegt ja nicht an dir, ich bin es. Es geht mir auch nicht sehr gut. Soll ich dir einen Kaffee machen? Ja, bitte. Wo ist Gershwin? Oh, ich habe vergessen, dir zu erzählen. Geht's ihm gut? Ja. Ja, er ist okay. Ich habe ihn zu meinem Vater gegeben. Ich musste, weil mein Hauswirt total ausgeflippt ist. Er hat sowieso besser da. Es gibt einen Garten. Können wir ihn besuchen? Klar. Menschen sind schon komisch, was? Umwerfend komisch. So kompliziert. Und was da alles durcheinander geht mit den Gefühlen. Ich meine, genau genommen müsste ich meinen Vater doch hassen. Ich bring's nicht fertig. Manchmal war er so zärtlich. Warst du wegen ihm in der Klinik? Ja. Ich war ziemlich kaputt. Wie kannst du mich noch mögen, Chris, nach allem? Ich würde es ja gern lassen. Ich bring's nur nicht fertig. Sally, jetzt bin ich kaputt. Verstehst du? Keiner hat mir was bedeutet. Wie viele waren's? Vergiss es, bitte. Ganz einfach, ja? Wie denn? Weil es nicht stimmt. Ich habe mit niemand anderem geschlafen. Ich habe gelogen. Gelogen? Das mit deinem Vater war auch eine Lüge? Nein, das stimmt. Und woher soll ich jetzt wissen, was ich dir noch glauben kann? Was du glauben möchtest. Das ist dann wahr. Gehen wir ins Bett. Oh Mann, Sally, ich kann jetzt nicht... Bitte vergib mir. Und lieb mich. Im Halbdunkel sah ich in ihren Augen die klaffende Wunde. Sie wurde weiter und weiter. Und ein Mann betrat ihr Zimmer. Sie glaubt, dass die Bettdecke sie schützt und verkriecht sich darunter. Der Teddybär sieht ausdruckslos zu. Es ist ja nur Daddy und er liebt dich mehr als alle anderen. Keine anderen Väter küssen ihre Mädchen so tief. Aber diese Liebe gefällt dir nicht. Sein Mund ist so viel größer, als würde er dich verschlingen. Vielleicht ist es durch Worte zum Verschwinden zu bringen. Ihre Nägel schnitten wie Halbmonde in den Rücken und sie schrie: Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Es war fast 9 Uhr früh, als ich nach Hause kam. Der Speed hatte sich verbraucht und ich wollte mehr davon, um die Rückkehr zu verzögern. Bei Sean brannte Licht, also klopfte ich an seiner Tür. Er sagte aber nichts, sodass ich reinguckte, als er sich gerade die Nadel aus dem Arm zog. Auf frischer Tat ertappt. Mach mit, Mann, komm. Was soll denn das? Ein kleines Experiment. Was sonst? Wie lang... Oh Mann, paar Mal, was soll's? Enttäusche ich dich, ja? Tut mir leid. Sieht nur gemein aus, das ist alles. Ich hab nur gedacht, du hättest mir verstanden. Komm runter von deiner Wolke, Mann, und schaff den Ekel aus deinem hübschen Gesicht. Wir reden hier nämlich vom 7. Himmel der Chemie. Warum hast du mir nichts gesagt? Was denn? Ich bin kein Junkie, Mann. Und warum überhaupt dir was sagen? Damit du dich gut fühlen kannst? Weil man dir vertraut? Wie wär's denn mal mit umgekehrt, wenn schon, hm? Das ist blöde, Sean. Kann schon sein. Aber ein Traum steht mir doch zu, wie allen anderen, oder? Ist mein Leben, okay? Was willst du hier überhaupt? Nach deinem alten Kumpel Sean sehen? Na, das möchte ich aber schwer bezweifeln. Brauchst du noch einen Speed? Das ist schon eher, was? Naja, nur zu. Da ist er, da drüben. Los. Nimm ihn schon, Mann, los. Ich... Danke, nein. Der Sturz der Mächtigen, hä? Schnapp ihn dir und dann verpiss dich. Ich ging in mein Zimmer. Aber eine andere Stimme klang in meinem Kopf nach. Morgen. Gleiche Zeit. Gleicher Ort, hatte sie gesagt. Und dann fiel der Groschen. Morgen, sprich heute. Ich warf einen Blick auf die Zeitung und sah das Datum. Wie konnte ich es übersehen haben? Gleiche Zeit, gegen 11 Uhr vormittags. Gleicher Ort, ihre Wohnung. Mit den Vertraulichen hatte das alles überhaupt nichts zu tun. Heute vor 2 Jahren um 11 Uhr vormittags hat Sally sich in ihrer Wohnung umgebracht. Gegen 8 Uhr morgens war Sally weggegangen, um sich Zigaretten zu kaufen. Sie wollte gleich wieder zurück sein. Als sie um 8:30 immer noch nicht wieder zurück war, wurde ich langsam unruhig. Es wurde 9 Uhr, es wurde 10. Die ganze Zeit über saß ich da nur in Gesellschaft bitterer, verknäulter Gedanken. Bis... Hallo? Chris? Sally, wo steckst du denn? Ich hab mir Sorgen gemacht. Ich ruf dich nur an, weil ich glaube, dass ich es dir schuldig bin. Vergiss die letzte Nacht und alles davor. Es wird nichts mit uns. Ich hab mich nie einem Menschen so nah gefühlt wie dir, das sollst du wissen. Aber das Beste, was ich für dich tun kann, ist, dass ich dich verlasse. Du wirst das nicht verstehen, jedenfalls nicht gleich, aber versuch wenigstens, mich nicht zu hassen. Wo bist du, Sally? Ich komm zu dir. Rufst du aus deiner Wohnung an? Nein, komm nicht. Ich lass dich nicht rein. Ich will nur mit dir sprechen, Sally, bitte. Nein, Chris. Leb wohl. Sally! Ich musste sie sprechen. Ich musste einfach, um sie ähnlich zu verletzen, wie sie mich verletzt hatte. Davon waren meine Gedanken beherrscht. Es war Zeit, zurückzuzahlen. Ich griff nach dem Hörer. Das vertraute Schnurren, Wählen, die Verbindung, Zeichen am anderen Ende. Ich wusste ja, dass sie da war. Greifbar. Und wie in einem Traum hob sie ab. Hallo? Leg mich auf, Sally. Ich lass dich in Ruhe, wenn du mich nur noch das eine Mal anhörst, okay? Okay. Ich habe über das nachgedacht, was du gesagt hast. Dass ich glauben soll, was ich glauben will. Und dass das dann die Wahrheit wäre. Und das ist die reine Kacke, Sally. Das dürftest du auch wissen. Manches kann man einfach nicht vergessen. Du nicht und ich auch nicht. Also erzähle ich dir jetzt, wie es wirklich war. Chris! Lass mich ausreden. Ich bin nach Hause gekommen und konnte Gershwin nirgends finden. Also bin ich wieder hinuntergegangen und im Erdgeschoss ist die alte Frau aus ihrer Wohnung gekommen, weil sie wusste, dass Gershwin mir gehört. Hat so ausgesehen, als hätten ein paar Jungs, die nichts Besseres zu tun hatten, sich einen kleinen Spaß machen wollen. Und das ist ja immer am leichtesten mit was Wehrlosen. Also haben sie sich Gershwin gegriffen und der hat zwar gekratzt und gebissen, was er konnte, aber sie haben ihn runtergedrückt und ihm mit Tritten auf seine Pfoten die Beine gebrochen. Na und dann haben sie eine kleine Feuerwerksrakete genommen und sie ihm in den Hintern gesteckt und die angezündet und gespannt zugesehen. Naja, Gershwin hat versucht, sich irgendwohin in Sicherheit zu bringen, aber er konnte ja nicht laufen, ja. Nur ein bisschen kriechen und weit ist er nicht gekommen, bevor es Peng gemacht hat und kein Schöpfer Gershwin wieder ganz machen konnte. Schon ein Mordspaß, ne? Nicht unbedingt nach meinem Geschmack, aber wie du gesagt hast, Menschen sind komisch. Und so ist die Welt, Sally. Und das ist die Wahrheit. Und warum hältst du dich eigentlich nicht daran? In der Sekunde, in der die Leitung tot war, wurde mir klar, was ich angerichtet hatte. Ich wählte sofort noch einmal, aber sie ging nicht dran. Zu der Zeit machte sie wohl den ersten Schnitt. 2 Jahre mussten vergehen, bis ich die Möglichkeit sah, sie vor dem Verbluten zu retten. Ich warf die Zeitung weg und wiederholte den albtraumhaften Weg zu ihrer Wohnung. Ich lief durch dieselben Straßen an denselben starrenden Menschen vorbei. Ich nahm, als ich angekommen war, 3 Stufen auf einmal. Als ich die Hand durch den Briefschlitz steckte, um an das Drehschloss zu kommen, merkte ich nicht, dass ich mir dabei die Finger zum 2. Mal brach. Der Korridor war, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Links die Tür zum Bad. Das Bad, in dem ich sie damals gefunden hatte. Über der Toilette hängend in einem Kindernachthemd wie eine überdimensionale Puppe. Blut tropfte noch immer von ihrem Handgelenk. Das Bad, in dem ich ihren armen Körper an mich presste. Ihre baumelnden Beine. das nach Äpfeln riechende Haar. Dieses Bad. Wieder öffnete ich die Tür und wieder ging ich hinein. Nur diesmal war das Bad leer. Klar, man bekommt nie eine zweite Chance. Kein Körper, kein verklebtes Blut, nur weiße, saubere Kacheln. Was ich erwartet hatte zu finden, weiß ich selbst nicht. Ich stand da. Inzwischen haben sie mir alles erklärt, dass ich den Zettel mir selbst geschrieben habe, selbst bei mir in der Wohnung angerufen habe, dass die Anrufe bei den Vertraulichen und alles andere Halluzinationen gewesen sind. Sowas käme vor, sagen sie. In schweren Fällen. Das muss ich wohl akzeptieren. Bisschen unheimlich, aber was hilft's? In meiner Jackentasche fühlte ich mit der Hand etwas Dünnes, Biegsames aus Metall. Klar, erinnere ich mich gedacht zu haben. Klar. Dann nahm ich die Rasierklinge raus und schnitt mir die Pulsadern auf. Ging zum Telefon in der Diele und hob ab. Bevor meine Finger taub wurden, gelang es mir noch eine Nummer zu wählen. Eine, die ich bestens kannte, auch wenn ich sie selbst nie zuvor gewählt hatte. Hallo, hier die Vertraulichen. Hallo, ist da jemand? Hallo. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Hörten Die Farben der Rose des Königs, ein Hörspiel von Anthony Nielsen, aus dem Englischen von Hubert von Bechtolzheim. Es sprachen Nina Hoger, Matthias Brandt, Angelika Thomas, Konstantin Graudus und viele andere. Musik Rudolf Schmücker, Dirk Lüding und Josef Vera Singe. Tonotechnik Anja Quias und Peter Nielsen. Regieassistenz Wolfgang Streng. Regie Günther Bommert. Sie hörten eine Produktion von Radio Bremen aus dem Jahre 1993.